Unsere Botschaft geht heute weiter. Not the message continue. Understanding the kingdom of Christ. Das Königreich von Jesus Christus verstehen. Comprendre le royaume de Jésus Christ. The Bible said we have been translated into the kingdom of heaven. Bibel Colossians sagt, 1. Please, wir wurden we versetzt in das Königreich seines Sohnes. La Bible nous dit que nous avons été transmis au royaume de Dieu. On va lire Colossiens 1. It means we are no longer in the kingdom of this world. Wir gehören nicht mehr zum Königreich dieser Welt. On fait plus partie au royaume de ce monde. It means we are now in another kingdom. Wir sind jetzt in einem anderen Königreich. Nous sommes maintenant dans un autre royaume. Called the kingdom of Christ. Das Königreich von Christus. C'est le royaume du Christ. And he wants us to understand this kingdom. Und möchte, dass wir dieses Königreich verstehen. Et il veut qu'on comprend le royaume des cieux. Amen. Amen. In Colossians 1:13. It says, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Praise the Lord. Halleluja. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. He is telling us that there are two kingdoms on earth. Ici, steht, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt. Ici, ça montre qu'il y a deux royaumes sur terre. And not one. Und nicht nur eins. Et pas seulement un. Amen. Amen. We have to understand that properly. Das müssen wir richtig verstehen. Et on doit vraiment le comprendre. Christ wants us to understand his kingdom. Christus will, dass wir sein Königreich verstehen. Jesus Christ will qu'on comprend son royaume. Matthew 15, please. Let us go there. Matthäus 15. Matthieu 15. Matthew 15, verse 10. Matthäus 15, vers 10. Matthieu 15, verse 10. Amen. Amen. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to hear and understand his kingdom. Er will, dass wir sein Königreich hören und verstehen. Il veut qu'on écoute et qu'on comprenne son royaume. Amen. Amen. His kingdom is a mystery kingdom. Sein Königreich ist ein Königreich der Geheimnisse. Parce que son royaume est un royaume de secret. It need to be revealed. Es muss offenbart werden. Ça doit être révélé. It takes the Holy Spirit to know it. Es braucht den Heiligen Geist, um es zu verstehen. Et tu as besoin du Saint-Esprit de And the revelation must come from the Holy Spirit. Und die Offenbarung from the true God himself. Muss vom Heiligen Geist kommen, vom wahrhaftigen Gott selbst. Et la révélation doit venir du Saint-Esprit de Dieu lui-même. But there are those that the Lord does not want to, he doesn't want them to understand him. Es gibt auch welche, die ihn nicht verstehen sollen. Mais il y a aussi les gens qui où Dieu ne veut pas qu'ils le comprennent. Matthieu 13, please. Matthäus 13. Matthieu 13. From verse 9 to 17. 9 bis 17. 9 à 17. He said, who had ears to hear, let him hear. Praise the Lord. Hallelujah. We all have ears. Wir alle haben Ohren. Und tous, nous avons des oreilles. But there is the spiritual ear that you used to hear the voice of Christ. Aber es gibt die geistlichen Ohren, womit wir die Stimme von Christus hören. Mais il y a des oreilles spirituelles avec lesquelles on peut attendre et oui, comprendre la voix de Jésus Christ. With your natural ears, you can never hear the voice of Christ. Mit deinen natürlichen Augen kannst du die Stimme von Jesus Christus nicht hören. Avec les oreilles naturelles, tu ne vas pas écouter Jésus-Christ. Just like we have our spiritual ears, so also we have our spiritual eyes. Genauso wie unsere geistlichen Ohren haben, so haben wir auch unsere geistlichen Augen. Comme nous avons notre oreille, nos oreilles spirituelles, nous avons aussi les yeux spirituels. Amen. Amen. If you remember the story of Elisha and the servant. Wenn wir uns an die Geschichte von Elijah und dem Knecht erinnern. Si on se rappelle à l'histoire d'Élisée et le servant. The Bible said Elisha prayed that the eyes of the servant be opened. Elijah hat gebetet, dass die Augen des Knechtes sich öffnen. Élisée a prié que les yeux du servant soient ouverts. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That young man was not blind naturally. Dieser junge Mann war nicht natürlich gesehen blind. Et cet servant n'était pas aveugle naturellement. Praise the Lord. Alleluia. Amen. We need, you know, Christ. The Holy Ghost have to open our spiritual eyes to see. Der Heilige Geist muss unsere geistlichen Augen öffnen, damit wir Christus sehen. Et c'est le Saint-Esprit qui doit ouvrir nos yeux spirituels pour voir Jésus-Christ. Just like Elisha prayed that the young man's eyes be opened. Genauso wie Elisha gebetet hat, dass the Lord should open his eyes. Des jungen Mannes sich öffnen, dass der Herr seine Augen öffnet. Comme Élisée a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Amen. Amen. It means it takes the Holy Ghost for your eyes to be opened. Es braucht den Heiligen Geist, damit sich deine Augen öffnen. Ça montre que tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes yeux soient ouverts. It means no one can remember Christ without the power of the Holy Spirit. Niemand kann sich an Christus erinnern ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Ça veut dire personne peut se rappeler à Jésus-Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. How to see Christ is you remember him. Wir sehen Christus, indem wir uns an ihn erinnern. Tu vois Jésus-Christ quand tu te rappelles à Jésus-Christ. How to see him is you consider him. Wir sehen ihn, indem wir ihn erachten. Tu le vois quand tu le considères. How to see him is you allow your mind to be full of him. Wir sehen ihn, indem wir zulassen, dass unsere Gedanken voll von ihm allein sind. Tu le vois quand tu laisses tes pensées être remplies de lui-même. Praise the Lord. Alléluia. In verse 9. Who had ears to hear, let him hear. Amen. Amen. That's Matthew 13. From verse 9. Matthäus 13, Vers 9. Matthieu 13, Vers 9. Now verse 10. 10. Verse 10. And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, when you are preaching today, it sounds like parables in their ears. Wenn du zu ihnen predigst, hört es sich an wie Gleichnisse in ihren Ohren. Quand tu prêches aux gens, ça semble comme si tu parles des paraboles. And that is why before you even preach to them, make sure you also pray that their ears be opened to the voice of Christ. Deswegen, bevor du zu ihnen predigst, stelle sicher, dass du auch betest, dass ihre Ohren sich öffnen gegenüber Christus. C'est ça pourquoi quand tu prêches aux gens, tu dois d'abord prier que Dieu leur ouvre leurs yeux spirituels. Leurs oreilles spirituelles. Amen. You pray that their spiritual ears be opened. Du betest, to hear the voice of Christ. If not, with their natural ears, they cannot hear the voice of Christ. Dass ihre geistlichen Ohren sich öffnen, damit sie die Stimme von Christus hören. Et tu dois prier que Dieu ouvre leurs oreilles spirituelles, sinon ils ne vont pas comprendre Jésus-Christ avec leurs oreilles naturelles. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 11, he answered and said unto them, us? Because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But to them it is not given. Do you get it? Amen. Amen. To them it is not given, only to you. Ihnen ist es nicht gegeben, nur dir ist es gegeben. À vous ça a été donné de connaître le ministère du royaume des cieux. Mais c'est là, donc les autres gens n'ont pas, ils ont pas cette, ce don. He called the kingdom of heaven mystery. Er nennt das Königreich des Himmels ein Geheimnis. Jésus-Christ appelle le royaume des cieux un mystère. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 12, he said, for whosoever hath to him shall be given. And he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here, help us to understand that the kingdom of heaven is not a standstill. Das hilft uns zu verstehen, dass das Königreich des Himmels kein Stillstand ist. Et ici, ça montre qu'au royaume de Dieu, tu ne restes jamais debout, tu ne restes jamais aux mêmes places. Amen. You keep on growing. Wir wachsen weiterhin. Et tu continues à grandir. You keep on growing in Christ Jesus. Tu wächst weiter in Christus Jesus. Tu continues à grandir en Jésus-Christ. You keep on growing in the truth. Wir wachsen in der Wahrheit. Tu grandis dans la vérité. What he called the truth. Was er die Wahrheit nennt. C'est que lui, il appelle la vérité. Amen. The Holy Ghost help you in your growth. Der Heilige Geist hilft dir in deinem Wachstum. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à grandir. Amen. And that's why if you live a living church, the little you even have before when you were there, you know, once you live there, the little you have before will be taken away from you. It's a matter of time. Kleine, was du vorher hattest, wird dir auch weggenommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. C'est ça, quand tu quittes une église vivante, le petit que tu avais, on va aussi te confisquer. Amen. Amen. Because you are supposed to be growing. Et du sollst eigentlich wachsen. Parce que normalement, tu devais grandir. But you are now in a standstill. Weil du bist in einem Stillstand. Et maintenant, tu restes debout. And no one can remain in the same level. You either go down or you go up. Or you go, either you go up, you come down. Und niemand kann auf der gleichen Stufe bleiben. Entweder fängst du an zu sinken oder es geht weiter. Et personne peut rester dans la même position, soit tu grandis ou bien tu avances ou tu descends. Praise the Lord. Hallelujah. Again, in verse 12, it says, "Whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath." Verse 13. Therefore speak I to them in parables, because they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. There is a difference between hearing and understanding. Es gibt einen Unterschied zwischen hören und verstehen. Il y a une différence entre écouter et comprendre. You can hear and not understand. Du kannst hören ohne zu verstehen. Du kannst hören und nicht verstehen. Tu peux écouter mais pas comprendre. That's why, you know, in Matthew 15 verse 10, Jesus said, "Hear and understand." Jesus sagt, hört und verstehen. C'est ça pourquoi Jésus-Christ nous dit, écoutez et comprenez. Praise the Lord. Hallelujah. And in them, verse 14, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, "By hearing you shall hear, and shall not understand; and seeing you shall see, and shall not perceive. For these people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them." Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. But you, verse 16, says, look at verse 16. It says, "Blessed are your ears," "blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear." Praise the Lord. Amen. Amen. It means you are different from them. Verset 16 nous montre que nous sommes différents aux autres. Amen. You are different from them in all areas. Du bist anders als sie in allen Punkten. Et tu es complètement différent à chaque façon. Amen. But you know, people can hardly see the difference today. Aber die Leute sehen den Unterschied nicht. Mais les gens ne peuvent pas voir la différence. Amen. Amen. Because the children of Christ, the family of Christ, they don't understand how to live in the kingdom of heaven. Die Familie von Christus weiß nicht, wie man im Königreich des Himmels lebt. Parce que la famille de Jésus-Christ ne sait pas comment vivre au royaume des cieux. Amen. Amen. And so people can hardly see the difference between the living and the dead. Die Leute können nicht den Unterschied sehen zwischen den Lebendigen und den Toten. C'est ça pourquoi les gens ne peuvent pas voir la différence entre les morts et les vivants. Amen. Amen. There's supposed to be a different, very great different. Amen. Es sollte einen großen Unterschied geben. Mais devait être une grande différence. In verse 17 says, "For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them." Praise the Lord. Hallelujah. You are blessed. Wir sind gesegnet. Tu es béni. Amen. Amen. He said, you are blessed. Er sagt, wir sind gesegnet. Jésus-Christ nous dit que nous sommes bénis. Amen. He said, a lot of prophets, they seek to hear what you hear, but they cannot hear it. Viele Propheten suchten das zu hören, was ihr heute hört, aber sie konnten es nicht hören. Beaucoup de prophètes ont désiré de voir ce que nous voyons. Praise the Lord. Amen. The Lord wants us to understand that in His kingdom we live by faith. Der Herr will, dass wir verstehen, dass wir in seinem Königreich durch Glauben leben. Et Dieu veut qu'on comprenne que dans son royaume on vit par la foi. Without faith, you can never please Him. Ohne Glauben können wir ihm niemals gefallen. Sans la foi, tu peux jamais plaire à Dieu. Amen. Amen. Without faith, nothing ever works. Ohne Glauben funktioniert nichts. Sans la foi, rien ne fonctionne. And that's why His kingdom is a faith kingdom. Sein Königreich ist ein Glaubenskönigreich. C'est ça pourquoi son royaume est un royaume de foi. He also wants us to understand that His kingdom, we are to be in His kingdom, we are to be proud of Him. In seinem Königreich sollen wir stolz sein auf ihn. Et on doit se comprendre dans son royaume, on doit être fier de Jésus-Christ. Amen. Not proud of yourself, but proud of Christ. Nicht stolz auf dich selbst, sondern stolz auf Jesus Christus. Pas que tu sois fier de toi-même, mais fier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And we will quickly go through these two things, especially. Und wir werden auf diese zwei Dinge eingehen heute. On va parler de ces choses aujourd'hui. Number one, be proud of choosing Christ in everything. Sei stolz darauf, Christus in allem zu wählen. Numéro un, sois fier de choisir Jésus-Christ en tout. This is one of the things he wants us to understand in his kingdom. Das ist einer der Dinge, die wir verstehen sollen in seinem Königreich. Et on doit le comprendre d'être fier. No matter the situation you are. Egal welche Situation du bist. Amen. No matter the arrow Satan throws at you, be proud in Christ Jesus. Egal welche Pfeile der Satan auf dich schmeißt, sei stolz in Jesus Christus. Dans n'importe quelle situation tu te trouves ou n'importe quelle attaque tu as du diable, tu dois être fier que tu choisis Jésus Christ. I'll be proud of choosing Him. Und sei stolz darauf, ihn gewählt zu haben. Amen. Sois fier de choisir Jésus Christ. Amen. You are choosing Him, my dilettantes. Denn ihn zu wählen hat vielleicht Verzögerung gebracht. Que tu choisis Jésus-Christ peut amener des du retard. If you do it in a natural world, in the, you might get it maybe 3 months. But in this world, if you obey His word, you might get it in 5 years. Right. But it's better. Amen. Amen. Obeying His voice is greater than everything. Amen. Weil in der Welt könnte es vielleicht 3 Monate dauern, das, was du suchst, was du willst. Und im Königreich Gottes ist es aber erst in 5 Jahren soweit. Aber ihm zu gehorchen ist immer noch besser. Et si tu fais quelque chose par le système de ce monde, tu peux avoir cette chose-là, cette chose dans 3 mois. Mais si tu le fais en Jésus-Christ, ça peut même durer plus, ça peut prendre 5 ans. Mais de Jésus-Christ, c'est mieux parce qu'avec Jésus-Christ, tu fais tout en lui. Remember, the Bible said, if there's a way that seems right unto a man, that way might be faster. Amen. But look, you know, clever, that you are so clever to go through there. It might be so, you know, so easy, faster. But it's at the end thereof is death. Im Wort Gottes steht, dass es gibt einen Weg, der richtig erscheint für den Menschen, aber das Ende davon ist der Tod. Und auch wenn es für das Auge schneller erscheint, einfacher erscheint, dennoch ist das Ende der Teufel. Et la Bible nous dit qu'il y a un chemin qui semble bien pour l'homme, mais la fin est la mort. Et c'est ça pourquoi nous devons savoir, on doit savoir que même si on peut avoir quelque chose plus vite au monde, on doit toujours être dans la volonté de Dieu puis faire tout dans son propre temps. Amen. Amen. You know why you are not proud of choosing Him? Weißt du, wieso du nicht stolz darauf bist, ihn gewählt zu haben? Tu sais pourquoi tu n'es pas fier de choisir Jésus-Christ? Because you walk by sight. Weil du per Sicht gehst. Parce que tu marches par la vue, par le vue. If you walk by sight, you will never be proud of Jesus Christ. Wenn ich per Sicht gehe, werde ich niemals stolz sein auf Jesus Christus. Et si tu marches par tes 5 sens, tu vas jamais être fier de choisir Jésus Christ. Until you walk by faith, then you are proud of him. Erst wenn wir durch Glauben wandeln, dann werden wir stolz sein auf Jesus. D'abord, si tu marches par la foi, c'est là où tu vas être fier de choisir Jésus-Christ. He said, in his kingdom, we don't see the flesh. In seinem Königreich sehen wir nicht das Fleisch. Dans son royaume, on ne voit pas la chair. He said we should learn to stop seeing the flesh. Wir sollen lernen, das auf wir sollen lernen, das Fleisch nicht mehr zu sehen. On doit arrêter de voir la chair. Amen. Amen. We live by faith. Wir leben durch and not by sight. Per Sicht. On vit par la foi et pas par le vue. Amen. Par la vue. Praise the Lord. Amen. We live by Christ. Wir leben durch Christus. On vit par Jésus-Christ. Amen. Let us go to Romans 1, Römer verse 17. Römer 1, 17. Römer 1, Vers 17. Praise the Lord. Amen. Amen. Living by faith. It's living by the Spirit. Durch Glauben it is also called living by Christ. Heißt durch Christus zu leben. Si tu vis en, par l'esprit, tu vis aussi dans la foi et tu vis aussi direct, tu vis aussi en Jésus Christ. Living by sight is also living by your five senses. Per sich zu gehen heißt nach deinen fünf Sinnen zu leben. Que tu vis par, par la vue, ça montre que tu vis par tes cinq sens. Amen. The way that seemed right unto a man, like you know, Lot. Amen. When he saw the city of Sodom and Gomorrah, you remember? When Abraham said, choose one, choose the path you go. He saw the city, you know, where fertile land. Every, you can see everything beautiful there. Amen. And he chose to go there. Praise the Lord. Amen. Als Lot sich für die Idee of was that. Als sich Lot für eine Seite entscheiden musste, hat er sich für das Land entschieden, was fruchtbar aussah. Und dieses Land hat ihn aber den Tod gebracht. Et on peut le voir aussi dans l'histoire de Lot, parce que quand on a dit qu'il doit choisir un pays, il a choisi avec ses cinq sens, parce qu'il a vu que le pays qu'il a vu par qu'il a vu il a vu c'était agréable pour les yeux, mais après le résultat était la mort. Amen. He chose. You know, his five senses make choice for him. Seine fünf Sinne haben für ihn entschieden. Et ses cinq sens ont décidé pour lui. Amen. Amen. You know, Abraham did not even see. You know, the other side was desert. Nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Et Abraham, il a vu l'autre pays était le désert. Amen. Amen. You know, Abraham was not afraid. You know, was not afraid of, you know, for him it was not about fertile land of the five senses. For him it was about the Spirit. Abraham hatte keine Angst, ihm ging es nicht um das fruchtbare Land, sondern ihm ging es um den Geist. Et Abraham n'avait pas peur de choisir un mauvais pays, parce que pour lui, c'était, tout était basé sur l'esprit. You know, naturally, he's supposed to choose first. Natürlich gesehen hätte er zuerst wählen müssen, weil er älter ist. Naturellement, normalement, il fallait que Abraham choisisse. Amen. Abraham commence à choisir parce que c'était lui qui était plus âgé. If you know who you are not in haste. Wenn du weißt, wer du bist, dann bist du auch nicht in Eile. Si tu sais que tu, qui tu es, tu n'es pas pressé. If you know the Christ in you, you are not in fear. Wenn du Christus in dir kennst, dann bist du auch nicht in Angst. Amen. Et si tu connais le Christ en toi, tu n'as pas peur. Amen. Amen. No one can take what belongs to you. Niemand kann das nehmen, was dir gehört. Personne peut prendre ce qui appartient à toi. If you read that very place, you know when they were now separated, Lot was gone, and God, the Lord came to Abraham and said, even that side belong to you. Where Lot chose belong to you. Weil später ist sogar, because you allow me to be number one. Später ist der Herr sogar zu Abraham gegangen und hat zu ihm gesagt, so die today. Eine Seite, Amen. Die Lot gewählt hat, gehört dir sogar auch, weil du dich für mich entschieden hast und deswegen gehört dir alles. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, le pays que l'autre a choisi, ça appartient aussi à toi parce que toi tu m'as choisi. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17, it says, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Faith is our home. Der Glaube ist unser Zuhause. La foi est notre maison. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Also go to 2 Corinthians 4. 2 Korinther 4. 2 Corinthians 4. Praise the Lord. Hallelujah. We don't walk by five senses. Wir wandeln nicht durch die fünf Sinne. Und wir marchen pas par les cinq sens. We walk by Christ. Wir wandeln durch Christus. Und marchen par le Christ. Amen. Amen. Second Corinthians. From verse 16 to the end. 2 Corinthians 4, verse 16 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 16 said, for which cause we faint not, but though our outward man perish. Praise the Lord. Hallelujah. Though it seems nothing is working, from fire to fry pan, from fry pan to fire. Und immer schlimmer und schlimmer wird. Everything is getting worse and worse. Bills are coming from all directions. Rechnungen kommen von jeder Ecke. On peut voir que the car is kaputt. Once again. Das Auto ist schon wieder kaputt und man muss schon wieder zahlen. Look at it here. Tu dois. Soll ich jetzt anfangen? Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Jetzt kommt. Même si tout devient plus grave, c'est là que tu dois croire. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16 again. 16. Verse 16. For which cause we faint not, we never give up. Wir lassen uns nicht entmutigen. We'll never give up on Christ. Wir geben Christus niemals on auf. Jamais Jesus Christ. Amen. We never stop believing him, trusting him. Wir hören niemals auf, he's ihn never zu vertrauen. Man, you lie. Weil er lügt nicht. Amen. On n'arrête jamais à croire parce qu'il n'est pas quelqu'un qui ment. But though our outward man perish, though it seems that nothing is working. Amen. Amen. Praise the Lord. Même si ça semble que rien fonctionne. Again, you fail in your school. Sind schon wieder durchgefallen. Tu as encore échoué à l'école. The outward man perished. Yeah, the inward man is renewed day by day. Der äußere Mensch geht zugrunde, aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. The more nothing is working, the more you believe Christ. Umso mehr nichts funktioniert, you depend on the finished work of Christ. Und verlass uns auf das fertige Werk von Christus. Même si les choses ne fonctionnent pas dans ta vie, tu fais confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. The more time is going, the more you believe him. Umso mehr Zeit verfliegt, umso mehr glauben wir ihm. Même si le temps passe, tu crois Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you still have strength, you naturally, you cannot, you don't even depend on things. When everything is gone, then you know that you have to depend on him. Wenn es nichts mehr zu hoffen gibt, dann wissen wir, dass wir uns nur noch auf ihn verlassen können. Et si naturellement il n'y a plus l'espoir, là, c'est là où tu sais que tu dois dépendre à Jésus-Christ. Though the outside seems, you know, people can even see that it's a sin, it is a standstill, or even going down. But your faith, your believing him is never diminished. Und auch wenn es für Menschen außerhalb so aussieht, dass dein Leben einer Sackgasse ist und dass du in einem Stillstand bist, ihm zu glauben hört niemals auf. Amen. Et même si les gens pensent que dans ta vie tu n'avances plus, tu dois savoir que en Jésus-Christ, tu n'échoues jamais. The more things get serious, worse, the more you trust him, please. Umso schlimmer es wird, umso that's mehr vertrauen ihm. How to live in his kingdom. So leben wir in seinem Königreich. Même si les choses deviennent plus graves, tu dois faire confiance en Jésus-Christ et c'est comme ça que tu vis dans son royaume. It means never, nothing ever threatens you. Nichts nothing. Ça veut dire rien peut te avertir. He pushes you towards Christ. And never take you away from him. Immer wieder zu Christus schubst und nicht von ihm wegnimmt. Et le problème là, ça t'envoie toujours en, vers Jésus-Christ et ça te sépare pas de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 17. Verset 17. He said, for our light affliction, which is but for a moment. Praise the Lord. Amen. Our light affliction, which is for some time. If Jesus come right now, the light is over with the light affliction. Wenn Jesus jetzt kommt, ist dieses ist diese Bedrängnis the worries, vorbei. Diese Sorgen the vorbei, fear, diese Ängste vorbei. Yeah, I want to. Die Ziele und Ziele. Verset 17, on a écrit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Donc ça montre que si Jésus-Christ rentre aujourd'hui, toutes tes afflictions ne sont plus importantes parce que tu vas être maintenant avec Jésus-Christ et tu n'as plus le temps de penser de tes désirs ou bien de tes soucis. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let's go to 16 again. You know, this very place, please understand it, this verse 16. You know what man called problems? Das, was Menschen Probleme nennen. C'est que l'homme appelle un problème. Amen. Christ never called it problem. Denn Christus kein Problem. Dieu n'appelle pas ça un problème. He never called them problem. What man called problem? Was Menschen Probleme nennen. Il ne les appelle pas problème, c'est que l'homme appelle. Amen. Amen. There's only one thing that he called problem. Es gibt nur eine Sache, die als Problem sieht. If you don't have peace with him. Wenn wir keinen Frieden mit ihm haben. Et il y a seulement une chose que Jésus-Christ appelle un problème, et c'est quand tu n'as pas la paix avec lui. He came to solve that problem, the peace between God and man. Und kam jetzt, um dieses Problem zu lösen, Frieden zu bringen zwischen Gott und Mensch. Et il est venu pour résoudre le problème entre Dieu et l'homme. Amen. He said, though there are what people call problems here and there, what you yourself call problems, the pain is still there. I still feel the pain. That problem, you can even still see it there. Though you still see it there, say you never give up on the Lord. You keep on trusting him. You more. Wir geben den Herrn niemals auf. Wir vertrauen ihm mehr, auch wenn wir das, was der Mensch Problem nennt, beispielsweise der Schmerz, immer noch den Schmerz immer noch verspüren. Et même si tu as toujours oui, du mal ou bien tu vois toujours des problèmes devant toi, tu dois continuer à faire confiance en Jésus-Christ et pas abandonner la foi. Never stop believing on this finished work. Hör niemals auf, an sein fertiges Werk zu glauben. Amen. N'arrête jamais à croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. His finished work. Sein vollbrachtes Werk. Amen. Son œuvre accomplie. It's very, very important. Ist sehr wichtig. C'est très important. Amen. Amen. To help you to know that it's not you are going to get it. You are not going to be healed. You labor to believe you are already healed. Sein fertiges Werk wird dir helfen, nicht zu glauben, dass du irgendwann geheilt wirst und dass du schon geheilt bist. Et son œuvre accomplie, ça va t'aider à ne pas à croire que tu vas être guéri, mais que tu es déjà guéri. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 17. Verset 17. Amen. Amen. You know, here Paul said our light affliction. Paul said is light affliction. We have to know what Paul called light affliction. Paulus nennt die Bedrängnis hier leicht. Et Paul nous dit que les problèmes que nous avons sont des légères afflictions. Amen. You can put something here, then we go to 2 Corinthians 11. So that we see what Paul called light affliction. Und wir sehen, was Paulus leichte Bedrängnis nennt. On va lire 2 Corinthiens 11 pour qu'on comprenne ce que Paul appelle légère affliction. 2 Corinthiens 11, 25 to 30. 2. Korinther 25, 11, 25 bis 30. 2. Korinther 11, Verset 25 à 30. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Are we there, please? Or from verse 24 better. Verset 24. It said, of the Jews, 5 times received I 40 stripes, save one. Verse 25. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. Verse 26. In journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Amen. Amen. All over, it was all persecution. Es war immer wieder Bedrängnis. Ici on peut voir que Paul avait beaucoup des afflictions. Amen. Amen. The countrymen. Amen. You see there, the countrymen. Amen. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals Nachtwache, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, Kälte und in Blöße. Praise the Lord. You can read it also. Okay. 3 fois j'ai été battu des verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme et fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Persecution everywhere, from every corner. Überall Bedrängnis. Partout il avait l'affliction. If we are getting from just one side, we are crying. Aber wenn wir von einer Seite Bedrängnis empfangen, sind wir schon am Weinen. Mais si nous avons une affliction, on commence à pleurer. We are afraid to speak the truth because we are going to get, you know, people are going to persecute us. Wir haben Angst, die Wahrheit zu sprechen, weil Leute uns verfolgen werden deswegen. Et nous avons peur de dire la vérité parce qu'ils vont nous, les gens vont nous persécuter. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Paul. Schaut euch Paulus an. Angle. Aus jeder Ecke. There was, you know, persecution everywhere. Verfolgung über Verfolgung. Et Paul, il avait l'affliction partout. But he called it light affliction. Aber er nennt es leichte Bedrängnis. C'était une affliction légère. Amen. Verse 27. 27. Verset. In weariness and painfulness. There was pain everywhere. Überall on Schmerz. He said painfulness. In watching often. In hunger and thirst. In fasting often. In cold and nakedness. Praise the Lord. Amen. Amen. Then verse 28. 28. He said, beside these things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Upon all, I have to take care of the churches. Und zudem kommt noch die Sorge um die Gemeinde. Et bien qu'il a des autres afflictions, il a aussi des soucis pour l'église. He said, this, all this persecution, they were there every day. Every day. Jeden Tag. Et tous les jours, il avait la persécution. From the hidden. Von den Heiden. Amen. From the so-called people that call, they say they are brothers. Von falschen Brüdern. De faux frères. Amen. The false brethren. The hidden. The countrymen. Just look at it. Are you getting it? Then upon all, then the church, I have to take care. I have to be there. Und ich muss auch noch für die alle Gemeinden da sein. Et Paul, pour l'église. We should not have, we don't have any excuse. Wir haben keine Ausrede. Nicht Christus zu folgen. Not to believe, not to glauben. On n'a pas l'excuse à croire et dépendre à Jésus-Christ. Amen. In verse 29, it says, who is weak? And I am. 29. Amen. Are we there, please? Mm-hmm. Who is weak? And I am not weak. I am not weak. Who is offended? And am born not? If I must need glory, I will glory of the things which concern my infirmity. Praise the Lord. Amen. But we don't glory in our infirmity. We glory in Christ Jesus. Wir rühmen uns in Christus Jesus. Amen. Nous on se glorifie en Jésus Christ et pas dans nos faiblesses. Amen. Amen. What about you? Was mit dir? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Amen. What will you call your affliction? Was nennen wir unsere Bedrängnis? Et qu'est-ce que tu vas appeler ton affliction? Is it heavy or light? Ist sie schwer oder leicht? C'est ça du poids pour toi, mais c'est légère. You know why Paul was able to call it light affliction? Tu sais pourquoi Paul a leichte Bedrängnis nennen konnte? Et tu sais pourquoi Paul a pu l'appeler une affliction légère? Because he never walked by sight. Weil er nicht per Sicht gegangen ist. Parce qu'il marchait jamais par la vue, mais toujours par la foi. Praise the Lord. Amen. He refused to walk by sight. Er hat sich geweigert, per sich zu gehen, sondern durch Glauben. Il a refusé de marcher par la vue, mais par la foi. Again, what about you? Was mit dir? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Amen. Allow whatever is outside there to push you further to Christ. Lass uns alles, was da draußen ist, dich näher zu Christus bringen. Amen. Tout qui est à part de Jésus-Christ, ça doit te pousser toujours vers Jésus-Christ. Let's go back to 2 Corinthians, please. 2 Corinthians 4. 2 Corinthians 4. 2 Corinthians 4. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Chapter 4. From verse 17 again. Verset 17. To the end. He said, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it, please? That whatever you are facing, you don't just see it as anything. Was immer wir durchmachen, sehen wir nicht einfach als nichts an. Et tout ce que tu es en train de, oui, tu vécu, tu le vois comme si c'est rien. Amen. Paul was able to see Christ. Paulus war in der Lage, Christus zu sehen. Paul a été capable d'avoir le Christ. He could see that what happened to Christ is he cannot even compare it to what was happening to him. Er konnte sich mit dem vergleichen. There's no comparison. Ihm zugestoßen, das kann man nicht vergleichen. Mais Paul ne pouvait pas comparer ce que Jésus-Christ a vécu avec ce qu'il même il a vécu. Just like what happened to Paul, we cannot even compare it to what is happening to us today. Genauso wie das, was Paulus zugestoßen ist, nicht ansatzweise mit dem Vergleich, was wir durchmachen. Et nous, si on ne peut pas comparer ce que nous sommes en train de voir avec ce que Paul il a avec ce que Paul a vu. Amen. Then verse 18. While we look not at the things which are seen. Praise the Lord. Hallelujah. Stop seeing things with your five senses. Hör auf, Dinge mit deinen fünf Sinnen zu sehen. Arrête de voir les choses avec les cinq sens. Are you getting it? But are the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you getting it, please? Mm-hmm. Here is just telling us that we walk by faith and not by sight. Hier sagt uns, dass wir per Glauben wandeln sollen, nicht per Sicht. Ici on voit qu'on marche par la vue et pas par par les cinq. On marche pas par la vue, mais par la foi. Amen. It's telling us that we walk by the finished work of Christ. Wir wandeln durch das fertige Werk von Jesus Christus. On marche par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Amen. He's telling us. John 16, 33. Johannes 16, 33. Jean 16, verset 33. Amen. Here in this very place is seen. No, he's revealing here to all. Go there, please. Let's go to John 3. Johannes 3. Jean Praise 3. The Lord. Amen. John 3. No, sorry, John 16, verse 33. John 16. John 16, verse 33. He said, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. The end of it is just revealing here to us. Das Ende davon offenbart uns diese Stelle hier. Et la fin de 2 Corinthiens 4, ici c'est Jésus-Christ qui nous révèle la vérité. In verse 32, no, here is very interesting. It says, behold, the hour cometh. Yea, is now come. That you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Mm-hmm. Oh, Daddy. Praise the Lord. Yeah. Amen. Mm-hmm. You know, have you ever come into a place where it's as if you are not alone? Warst du schon mal in einer Situation, wo du gedacht hast, du bist alleine? Tu as déjà été dans une situation où tu pensais que tu es toute seule? Amen. Amen. No, because we have one another here. We don't experience such things. Amen. Amen. Vielleicht ist es bei einigen von uns nicht so oft der Fall, weil wir einander hier haben. Et ça peut arriver que nous ne sommes pas vraiment conscients d'être toutes seules parce que nous avons toujours nos frères et sœurs autour de nous. But if you are in the midst of your family that are you know those unbelievers, those religious people, it's as if you are alone. I don't know if somebody is getting it. Von Ungläubigen bist, von deiner welchen Familie, die nicht an Jesus Christus glaubst, wirkt es so, als ob du alleine bist. Mais si tu es entouré par ta famille naturelle qui ne sont pas sauvés, ça semble comme si tu es toute seule. Amen. Amen. You know when you are in their midst and nobody, you know, no brothers and sisters in Christ is there with you. If you know, still you are to believe that you are never alone. That's what Jesus is saying here. Wenn du in ihrer Mitte bist und redest und niemand sagt Amen, sondern Leute verdrehen nur die Augen oder hören nicht zu, dann wirkt es so, als ob du alleine bist. Aber du sollst dennoch nicht glauben, dass du alleine bist, sondern der Herr ist bei dir, ist in dir. Et même si tu es autour des incroyants, donc la famille naturelle qui ne croit pas à la vérité, tu n'es jamais toute seule parce que Jésus-Christ est avec toi. Praise the Lord. Alleluia. Even more that will go against you. Father, you know, brothers and sisters, whoever, friends, those that even like you before. When I now hear what you are saying, it's not what they call normal. So as if you are alone, but you are never alone. Mütter und Väter und Geschwister und Leute, die sich Freunde genannt haben, werden sich gegen dich stellen. Es wird so wirken, als ob du alleine da stehst, aber du bist nicht alleine. Et tes parents naturels, tes amis ou ta famille en général, qui t'aimaient avant, sont maintenant contre toi, mais tu es jamais toute seule. Amen. The truth you are revealing. Die Wahrheit, die du offenbarst, coming from your father. Kommt von deinem Vater. La vérité que tu révèles, ça vient de ton père. That will help you to know you are not alone. Das wird dir helfen zu erkennen, dass du eben nicht alleine bist. Ça va t'aider à comprendre que tu n'es pas toute seule. Because whatever is coming out from you, it's coming from him. Von dir rauskommt, kommt. If he is not with you, it can never be coming from you. Wenn er nicht bei dir ist, könnte er nicht aus dir heraussprechen. Tout ce qui vient de toi, ça vient de ton père. Ça montre qu'il est toujours avec toi. Amen. Amen. How do you have to know that he is with you there, that you are not alone? What you are speaking to help you to know that you are not alone. Das, was du sprichst, das sollte dir zeigen, dass er da ist, dass du nicht alleine bist. Et ce que tu dis, ça doit te montrer que tu n'es pas toute seule. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. In 2 Corinthians 5. Let's go to 2 Corinthians 5. Corinthians 5. Please stop seeing the flesh. Hört auf das Fleisch zu sehen. Arrêtez de voir la chair. Amen. Amen. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 1 to 9. 1 bis 9. 2 Corinthians 5, 1 à 9. He said, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Praise the Lord. Hallelujah. God's children never die. Kinder Gottes sterben nicht. Les enfants de Dieu ne meurent jamais. Forever. Wir leben für immer. On vit pour toujours. Amen. Amen. Unbelievers also, they never die. Ungläubige sterben auch nicht. Les incroyants ne meurent aussi jamais. They live forever. Ils leben auch für immer. Ils vivent pour toujours. Aber in der Hölle. Mais en enfer. Amen. Amen. Because spirits never die. Weil der Geist stirbt nicht. Parce que l'esprit ne meurt jamais. God did not create the spirit to die. Der Herr hat den Geist nicht unsterblich gemacht. Et Dieu n'a pas créé l'esprit pour mourir. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 2, it says, for in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Our house, which is from heaven. Unser Haus, was vom Himmel ist. Notre domicile céleste. Ephesians 4 says, put on the new man. Ephesians 4 sagt, zieht den Himmel an. Ephesians 4 porte l'homme nouveau, porte le ciel. Learn to always put on heaven. Lernt den Himmel anzuziehen. Et apprendre d'habiller le ciel. The new man is heavenly. Der neue Mensch ist himmlisch. Parce que l'homme nouveau est céleste et pas terrestre. Und nicht irdisch. Amen. He said, "You learn to put on the new man." Wir lernen den neuen Menschen anzuziehen. On apprend d'habiller l'homme nouveau. How? Remember the finished work of Christ. Indem wir uns an das fertige Werk von Christus erinnern. En effet, quand on pense à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. How? Remember, he came for you. Erinnert euch daran, dass für dich gekommen ist. Rappelle-toi qu'il est venu pour toi. Praise the Lord. Amen. Amen. In verse 3, he said, "So be that." Being clothed, we shall not be found naked. Verse 4. For we that are in this tabernacle do grow, being bodied, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Let me leave there. Verse 5. Thank you. How he that hath wrought us for this said same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Verse 6. Therefore, six. We are always confident, knowing that we are at home in the body. We are absent from the Lord. For we walk by faith and not by sight. Verse 7. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We have to learn to walk in Christ. Wir müssen lernen, Christus zu wandeln. On doit apprendre de marcher en Jésus. It is very, very important for God's children to learn by to walk by Christ. Walk in Christ. That is who you are. Das bist du. On doit apprendre à marcher en Jésus-Christ parce que c'est ça notre identité. Verse 8. Verset 8. Fania, can you help us to read verse 8 chart? En verse 9. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Amen. Praise the Lord. Amen. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. It means you take your eyes away from the outside. Wir nehmen unsere Augen weg See Christ von dem always. und sehen, schauen immer wieder auf Christus. Amen. Tu dois enlever tes yeux sur les choses charnelles et puis les mettre vers Jésus-Christ. Then verse 9. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of him. Praise the Lord. Amen. Let us learn to see Christ. Lass uns lernen, Christus zu sehen. On doit apprendre de voir Jésus-Christ. No matter what. Egal was es ist. N'importe comment. If even the old, they learn to see heaven. Selbst die Menschen, die im Alten Testament gelebt haben, sie mussten auch lernen, den Himmel zu sehen. Même les gens dans l'Ancien Testament, ils ont appris de voir ce monde. Again, remember Elisha and the servant. Erinnere dich an Elijah und dem Knecht. Comme par exemple Élisée. Elisha learned to see heaven. Elijah hat gelernt, den Himmel zu sehen. Élisée a appris de voir le ciel. Amen. Amen. He said, those that be with them are more than those that are outside. Sind mehr als die, die draußen sind. Nous sommes, les gens qui sont avec nous sont plus nombreux que les gens qui sont avec eux. He walked by revelation. Er wandelt durch Offenbarung. Il marchait par la révélation. Let us learn to walk by revelation. Lass uns lernen, Offenbarung zu wandeln. On doit apprendre de marcher par la révélation. Amen. Amen. In Christ's world, we believe before we see. Im Königreich von Christus glauben wir, bevor wir sehen. Et au royaume des cieux, on croit avant de voir. I quickly explain what revelation is a little bit. Amen. Amen. The definition of revelation. Ich erkläre kurz, was Offenbarung bedeutet. J'explique la définition de la révélation. Amen. In Christ's world, you believe before you see. In der Welt von Christus glauben bevor wir sehen. Et au monde du Christ, tu crois avant que tu vois. And not see before you believe. Und nicht sehen und dann glauben. Ce n'est pas que tu vois avant que tu crois. Is somebody getting it? Amen. Amen. You might not even understand it, but you believe it. Du verstehst es nicht, aber du glaubst. Même si tu le comprends pas, mais tu le crois. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In John 20, let us go to John 20. John 20. That of Thomas. Remember the story of Thomas. The doubting Thomas. Thomas. Amen. Amen. From verse 19. John 20, verse 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in their midst and said unto them, peace be unto you. Verse 20. Praise the Lord. Amen. Amen. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then we are the disciples glad when they saw the Lord. Verse 21. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so I send you. Praise the Lord. Amen. 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Mm-hmm. Salvation. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Amen. He was preparing to go. Amen. They have to receive the salvation. Vorbereitet hat, auf seine Rückreise vorbereitet hat und die Errettung, die er zurückgelassen hat. Change in the spirit. Errettung salvation. Braucht eine Erneuerung im Geist. Donc, verset 22 nous montre que Jésus-Christ a préparé ses disciples pour le salut parce qu'il était en train de quitter ce monde. It's like receiving the visa. They have to get the visa. So wie sie ein Visum empfangen, um halt zu verreisen. Amen. C'est comme si ils ont reçu le visa pour pouvoir voyager. Verse 23. He said, whosoever sin you remit, they are remitted unto them. And whosoever sin you retain, they are retained. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. know we go out to preach to them, to bring them to Christ. Um sie zu Christus zu bringen. On prêche aux gens pour les amener vers Jésus-Christ. Verse 24. 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Verse 25. 25. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. Then he said unto them, Except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Some of us are still like that today. Einige von uns sind heute immer noch so. Il y a certains gens qui sont comme ça jusqu'aujourd'hui. The slightest thing we are already shaking. Bei der kleinsten Sache sind wir schon. I'm not believing him any longer. Zittrig und glauben ihn nicht mehr. Ich sehe eine petite chose und ne crois plus en Jésus Christ. I thank the Lord that those of us here now, I can even say there's no one like that any longer. Ich kann heute sagen, dass niemand mehr so ist, Jesus. Amen. Amen. But before this time. Vorher. It was full. Was voll. Amen. Amen. Et moi je peux dire qu'il y a plus personne qui est comme ça, comme Thomas. Mais avant il y avait beaucoup de gens comme Thomas. Praise the Lord. Amen. In verse 26 he said, and after 8 days again his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the door being shut, and stood in the midst and said, Peace be unto you. 27. Then said he to Thomas, Reach hither my finger, your finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless. But believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Praise the Lord. Amen. Amen. My Lord and my God. That's salvation. Yeah, my God. Amen. Praise the Lord. Verse 29. They said unto him, Thomas, because thou hast seen me, that have believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this verse 29 is very, very important. Blessed are they that have not seen and yet believe. Praise the Lord. Hallelujah. If you want to see before you believe, you will never see. Wenn du sehen willst, bevor du glaubst, wirst du niemals sehen. Mm-hmm. Please listen. Amen. Si tu veux voir avant de croire, tu vas jamais voir. Amen. Amen. To live, how to live in the kingdom of heaven that you are born into. You have to know how to live there. You believe before you see. Once you pray, you believe. And not want, and not when you see, you believe. Nach dem Gebet glauben wir und nicht glauben erst dann, wenn wir sehen. Mark 11, verse 24. Quickly go there, please. Mark 11. Après avoir prié, on doit toujours croire et pas qu'on prie et puis. Labor to believe. That is the labor that is remaining for God's children today. Quand on prie, après avoir prié, on doit toujours croire et pas quand on prie et puis on attend juste qu'on croit parce qu'on n'a pas encore vu. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. It says, Therefore I say unto you, whatsoever you desire, when you pray, believe. Mm-hmm. After prayer, believe. Après la prière, tu crois. Amen. Amen. After prayer, you might not see, but you believe. Après la prière, tu ne vois pas, mais tu continues à croire. After prayer, the pain might increase, but you believe that you're already healed. Ist der Schmerz vielleicht größer, aber dennoch glaubst du, dass du schon geheilt bist. Après avoir prié, tu peux avoir toujours les douleurs, mais tu continues à croire que tu es guéri. When you pray, believe that you receive. 24. You receive them and you shall have them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In the kingdom of heaven, you believe before you see. Im Königreich des Himmels glauben wir, bevor wir sehen. Au Royaume des Cieux, tu crois avant d'avoir, avant de voir. Amen. Amen. That is why it is called faith world. Deswegen ist es eine Glaubenswelt. C'est ça pourquoi c'est un monde de la foi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Romans 1, we were there, 17. It said we live by faith. That's faith world. In Römer 1,17 lesen wir, dass wir durch Glauben wandeln. Das heißt, in der Glaubenswelt leben wir. In Römer 1 nous dit qu'on vit par la foi. Amen. Amen. In faith is revelation. Im Glauben ist die Offenbarung. Vivre par la foi, c'est une révélation. Until you are in faith, there is no revelation. Ohne Glauben gibt es keine Offenbarung. Jusqu'à ce que tu es dans la foi, il n'y a pas la révélation. Please listen. Faith is a container. Denn der Glaube ist ein Behälter. Parce que it's like a box. Parce que la foi est comme une vase. Inside it is revelation. It's full of revelation. Und in diesem Behälter ist Offenbarung. Et dans la vase, il y a une, il y a la révélation. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Until you are inside faith, you cannot know Christ. Erst wenn wir im Glauben sind, können wir Christus erkennen. To know Christ is revelation. Bei Christus zu erkennen ist Offenbarung. Seulement quand tu es dans la foi, c'est là où tu peux connaître Jésus-Christ, parce que tu dois être dans la foi pour connaître Jésus-Christ. To know the only true God is through revelation. Den einzig wahrhaftigen Gott zu kennen ist durch Offenbarung. Connaître le vrai Dieu est par la révélation. Amen. Remember John 17 verse 3. To know the only true God and Jesus Christ. Johannes 17 Vers 3. Amen. Johannes 17 Vers 3, den einzig wahrhaftigen Gott und seinen Sohn erkennen. Et dans Jean 17 Jésus-Christ prie et puis il dit que connaître le vrai Dieu c'est ça la vie éternelle. To have revelation, you have to first of all come to faith. You have to first of all embrace faith. You have to first of all believe Christ. Until you believe him, you cannot hear the voice of revelation. Erst wenn wir im Glauben können wir die Stimme der Offenbarung hören. Et jusqu'à ce que tu crois Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir de révélation. Revelation is God is revealing himself to us. Offenbarung ist dass der Herr sich durch dass der Herr sich uns offenbart. Et la révélation signifie que Dieu se révèle à l'homme. It is only through faith he can reveal himself to you. That's why I said faith please God. Nur durch Glauben kann er sich uns offenbaren, deswegen gefällt der Glaube God to Hebrew 11. Seulement à travers la foi, Dieu est capable à se révéler à toi. Et c'est ça pourquoi il aime la foi. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Are you there, please? He said that without faith, it is impossible to please him. Are you getting it? You know, without faith, you cannot. It's not possible. There's no way. That is why it is faith before revelation. Inside faith is revelation. Glaube vor Offenbarung. Im Glauben ist die Offenbarung drin. Hébreux 11, verset 6 nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ça montre que dans la foi, il y a la révélation. Are you getting it? Mm-hmm. And that's why, you know, when you hear the message, you might not understand it, but you believe it. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You might not get it, but you believe it. Your faith will be open. Mm-hmm. Then the revelation will be coming out. Amen. You get it. Because inside that faith is full of revelation. That's why you need to believe before the revelation can come out. Mm-hmm. Und deswegen glaubst du auch ohne zu verstehen, weil du musst erstmal glauben, bevor du überhaupt vor sich dein Verstand überhaupt öffnen kann, um die Offenbarung überhaupt greifen zu können. Denn du musst erstmal glauben, um die Offenbarung überhaupt greifen zu können. C'est ça pourquoi quand tu attends le message, même si tu le comprends pas, puis tu n'arrives pas à avoir la compréhension, tu agis dans la foi et puis tu le crois aussi. C'est là où tu vas voir la révélation du message. Revelation comes by submission to Christ. Und Offenbarung kommt, submission means you believe Christ. Offenbarung kommt, indem wir uns Christus hingeben, indem wir Christus glauben. La révélation vient quand tu te soumets à Jésus-Christ et quand tu le crois. Look at it again, Hebrews 11 verse 6. He said, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe. Once you come to him, you know, to have anything from him, you must believe. First of all, believe. You must first of all believe him. Wir müssen ihm erstmal glauben. Because inside that faith is everything you are in need of. Bevor wir von ihm etwas bekommen können, weil in diesem Glauben ist alles, was wir brauchen. Et c'est ça pourquoi Hébreux 11:6 nous dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça montre que dans la foi il y a la porte pour les révélations de Jésus-Christ. And he said, and that I must believe that he is, and not he is going to. He is right now. And that he is a rewarder of them that diligently seek him. There's nothing like faith without revelation. Es gibt keinen That's Glauben what he's saying here. Ohne Offenbarung. Wir müssen glauben, dass er ist und nicht, dass er sein wird. Il n'y a pas la foi sans la révélation. Tu dois croire qu'il est pour avoir la révélation. There's nothing like faith without revelation. Revelation is the victory. Es gibt keinen Glauben ohne Offenbarung. Offenbarung ist dieser Erfolg da dran. Il n'y a pas la foi sans la révélation, parce que la révélation est la victoire. Amen. Amen. De la foi. You must believe. He said here. Look at it again. He said, you must believe. Must. Wir müssen glauben. Yes, must here. Mm. It is a must. C'est un must. Amen. La Bible nous dit qu'il faut croire. C'est une obligation de croire. You must believe before you can see. Tu musst glauben, bevor du siehst. Tu dois croire avant que tu vois. You must believe before you can hear. Tu musst glauben, bevor du before you can hear his voice. Seine Stimme hört. The voice of revelation. Die Stimme der Offenbarung. Are you getting it? Et tu dois croire avant que tu entends sa voix, la voix de la révélation. Amen. Amen. You must believe before revelation. Before you can receive any revelation. Wir müssen glauben, bevor wir irgendeine Offenbarung empfangen können. Et d'abord, tu dois croire avant d'avoir des révélations. It is faith before revelation. C'est glauben before Offenbarung. C'est la foi avant de la révélation. It means revelation is always a result of faith. Das heißt, Offenbarung ist immer ein Ergebnis von Glauben. Ça veut dire que la révélation est toujours un résultat de la foi. Until you believe Christ, you cannot see. You cannot hear his voice. Erst wenn wir Christus glauben, können wir seine hearing his voice means you believe him. Können wir seine Stimme hören, weil wir hören seine Stimme, weil wir ihm glauben. Et jusqu'à ce que tu crois Jésus-Christ, tu ne peux pas attendre sa voix. Amen. Que tu entends sa voix, ça montre que tu as la foi. That is why the unbelievers, they cannot hear him, because they don't believe him. Deswegen können die Ungläubigen ihn nicht hören, weil sie ihm nicht glauben. C'est ça pourquoi les incroyants ne peuvent pas écouter ou bien entendre la voix de Dieu parce qu'ils ne croient pas. Remember the Matthew 13 we read. He said it is hidden from them because they don't believe him. They cannot believe him. Erinnert euch an Matthäus 13, es ist vor ihnen verborgen, weil sie ihm nicht glauben können. Et la Bible nous dit que la vérité s'est cachée aux païens parce qu'ils refusent à croire. Because they cannot see the finished work of Christ. To believe Christ is to see the finished work. His own finished work. Weil sie das fertige Werk von ihm nicht sehen können. Et croire en Jésus-Christ, ça montre que tu crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Let me quickly go through this. Amen. In the natural world, people think a certain way. In the natural world, there are ways people think. How mentioned. Naturally, that is, people call natural. Yes, it is natural. Nobody will condemn you if you think that way. Eine Art und Weise zu denken und niemand wird dich für deine Denkweise verurteilen. Et au monde, ici au monde, il y a une façon comment les gens pensent ou bien croient et personne va te condamner pour ça. And that is, they believe things when they see things. Und, until they see, they never believe. That is the natural way. Und diese Denkweise ist darauf bezogen, dass man Dinge erst glaubt, wenn man sie sieht. No, you see, in the natural world, until they see things, they never believe. Okay, thank you. Et au monde naturel, les gens ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient. They believe it when they see it. Ils glaubent erst, wenn sie sehen. Let me put it that way. Ils croient quand ils voient. Until they see, they don't believe. Erst wenn sie sehen, dann glauben sie. Seulement quand ils voient, c'est là où ils commencent à croire. That is the way unbelievers function. Und so funktionieren ungläubige Menschen. Et c'est comme ça comment les gens mondains fonctionnent. That is their system. Das ist ihr System. C'est leur système. Amen. If you tell anybody, I don't believe it because I cannot see it, nobody will condemn you. They say very good. Leuten sagst, ich kann das nicht glauben, weil ich das nicht sehe, wird jeder sagen, es macht Sinn, ist logisch. Et si quelqu'un dit que je ne crois pas parce que je n'ai pas vu, personne va te condamner pour ça. In Christ's world, you are to be rebuked if Aber you believe that way. Im Königreich von Christus muss man dich are you getting it? Sozusagen rejecten, wenn du sowas sagst. Mais au monde du Christ, tu dois être disons à juger si tu dis quelque chose comme ça. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No, remember the system. Their system is until they see, they never believe. Mm-hmm. Unfortunately, that is the system of the so many God children. Und, what they follow. Ihr System, dass man erst glaubt, wenn man gesehen hat, leider haben auch viele sogenannte Kinder Gottes diese Art und Weise zu denken und versuchen das mit ins Königreich Gottes zu nehmen. Et beaucoup de gens ont adopté le système de ce monde où tu crois quand tu vois. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you see, you know, scientists, that's the way they see things. Until they see, they never believe. They have to see before they believe. But that is the Bible call it evil ways. Und so ticken sozusagen Wissenschaftler. Sie glauben Dinge nur erst, wenn sie sie sehen können. Aber die Bibel sagt, das sind bösartige Wege. Même les scientifiques, par exemple, eux, ils croient quand ils voient, mais la Bible dit que c'est mauvais. And that is the way you and me used to see things. That was our system before we came to Christ. Und bevor wir zu Christus gekommen sind, war das auch unser System. Auch wir haben so gedacht, wir haben so geglaubt. Et ça a été notre système de croire comme le monde. Amen. Amen. Until we know, before we embrace Christ, embrace faith. That was our system also. Bevor wir Christus empfangen haben, den Glauben empfangen haben, waren wir auch so. Et avant d'avoir recevoir Jésus-Christ, nous avons aussi vu comme ça. Mais maintenant, c'est plus notre vie. But now, it is forbidden thinking that way and speaking that way. Aber jetzt ist es verboten, so zu denken und so zu sprechen. Et maintenant, c'est interdit de parler et de penser comme ça. Praise the Lord. Amen. Revelation comes from believing, then you see. Offenbarung kommt durch Glauben und dann sehen. La foi, ça vient quand tu crois avant de voir. So revelation is a result of faith. Das heißt, Offenbarung ist ein Resultat von Glauben. Ça veut dire que la révélation est un résultat de la foi. Faith and revelation are one. Glauben und Offenbarung sind eins. La foi et la révélation sont un. Amen. Amen. Again, it is faith before revelation. Es ist Glauben vor Offenbarung. C'est la foi avant la révélation. Amen. Amen. And inside revelation is your victory. In dieser Offenbarung ist unser Sieg. Et dans la révélation, tu as la victoire. Amen. Amen. Inside faith is revelation. Inside revelation is your victory. If you go to Matthew 16, you will understand that. In dem Glauben ist unsere Offenbarung. In der Offenbarung ist unser Sieg. Matthew 16. Dans la foi, tu as la révélation et c'est là où tu as la victoire. Please, see the faith, the revelation, then your victory. Inside faith is revelation. Inside revelation. It's your victory. Glauben, Offenbarung und Sieg. Im Glauben ist unsere Offenbarung. Offenbarung ist Matthew 16. La foi, la révélation et la victoire. Matthew 16. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know, Jesus asked them, who do men say I am? Mm-hmm. Jesus hat sie gefragt, für wen halten mich die Menschen? You know, they started guessing. Und sie fingen an zu raten. Et Jésus-Christ a demandé ses disciples qu'est-ce qu'ils pensent que Dieu Jésus-Christ est. You never guess who Jesus is. You know who Jesus is. Ja, du kannst nicht raten, wer Jesus ist. Du weißt, wer Jesus ist. Normalement, tu rames de Dieu, tu crois, tu sais qui Jésus-Christ est. Tu n'as pas besoin de tâtonner. Amen. If somebody asks you, do you think that is who Jesus is? Devinez. Yeah. Amen. Mm-hmm. I don't think that is how he is. I know that is how he is. Mm-hmm. Wenn dich jemand fragt, or that is who he is. Und sagt, wie meinst du, wie Jesus ist, oder wie denkst du, oder Jesus ist, dann musst du ganz klar sagen, nee, ich meine nicht, dass er so ist, oder ich vermute nicht, dass er so ist, sondern ich weiß, dass er so ist, wie er ist. Et si quelqu'un te demande sur l'identité de Jésus-Christ, tu dois être sûr de ta réponse. Tu dois vraiment dire que tu sais qui Jésus-Christ est, pas que tu fais ton propre imagination. Amen. Amen. You know, people come to you. Well, what do you think? No, there is not that question. It's a stupid question. Mm-hmm. Amen. What do you think? It's not what you have. It is not what I think. It's what I know. Amen. Und Leute werden versuchen. Thinking is guessing. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Halleluja. Leute werden versuchen, dir sozusagen Fangfragen zu stellen, indem sie sagen, okay, was denkst du, wer Jesus ist, oder was meinst du, wer Jesus ist? Und das ist aber eine dumme Frage, weil du kannst Jesus ist, also du kannst nicht denken, wer Jesus ist, oder du kannst nicht vermuten, wer Jesus ist, sondern du musst wissen, wer Jesus ist, weil das sonst dazu führt, dass Jesus sozusagen für jeden was anderes sein könnte. Aber er ist, der er ist, und das glaubst du. Und nicht mehr, nicht weniger. Et dans ce monde, il y a toujours les gens qui te demandent qu'est-ce que tu penses qui Jésus-Christ est. Mais cette question, c'est une question stupide, parce que au monde de Jésus-Christ, tu ne penses pas, ou bien tu ne partages pas ton propre opinion sur Jésus-Christ, mais tu sais, que tu connais le fait sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Halleluja. We don't guess who Christ is. Wir können nicht raten, wer Christus ist. We know ist. Who he is. Wir wissen, wer er ist. Et au royaume de Dieu, on sait qui Jésus Christ est. Amen. In verse 15, he said unto them, but whom say ye that I am? Matthieu 16, verset 15. In 15, sagte, für wen halten mich die Menschen? Amen. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? You know, when people come to me, who is Jesus? I just say, he's God. Amen. Just simple. He's God. Amen. Leute auf mich zukommen und mich fragen, wer Jesus ist, sage ich, er ist Gott. Ich sage nicht, ich denke, er ist Gott, oder wir sagen, er ist Gott, sondern er ist Gott. Et si les gens me demandent qui est Jésus-Christ, je leur dis qu'il est Dieu, et pas que moi je pense qu'il est Dieu, mais c'est un fait qu'il est Dieu. The only true God. Der einzig wahrhaftige Gott. Le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, he said, blessed art thou, Simon by Jonah. For flesh and blood have not revealed it unto thee, Amen. But my Father which is in heaven. Amen. This is revelation. Das ist Offenbarung. Verset 17, c'est une révélation. Amen. Amen. Revelation is the Lord revealing himself to us. Offenbarung ist der Herr, der sich uns offenbart. La révélation signifie que le Seigneur te révèle, se révèle à toi. Just like, you know, the Holy Ghost revealing Christ Jesus to Peter here. So wie der Heilige Geist. He said, my Father revealed it to you. Are you getting it? Christus Jesus Petrus offenbart. Et comme le Saint-Esprit a révélé Jésus-Christ à Pierre. Amen. It means without the power of the Holy Spirit, you cannot know this. Das heißt, ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du das gar nicht wissen. Du brauchst meinen Vater, um das zu wissen. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ, parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour savoir qui Jésus-Christ est. Verset 18. And I say unto thee, that thou art Peter. Upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Praise the Lord. Hallelujah. You can see with revelation come the victory. Mit Offenbarung kommt der Sieg. Verset 18 nous montre qu'avec la foi, la révélation vient toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, any revelation that comes, you know, there's always power following it. You never see any revelation. Revelation never comes without victory. Das ist meine Kraft dahinter und Offenbarung kommt nicht ohne Kraft. La révélation ne vient jamais sans puissance. Il y a toujours la puissance. And I say unto you, verse 18, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gate of hell shall not prevail against thee. Verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. The keys. Praise the Lord. Jésus Christ parle des clés du royaume des cieux. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see revelation never come without victory. Offenbarung kommt. Once it comes, it comes with something. Es kommt immer mit etwas. Amen. Donc ça montre que la après la foi, c'est toujours la révélation qui suit, et après la révélation, il y a toujours aussi la victoire et la puissance. And if you also go to John 20, that of Thomas, Jesus, you know, Jesus said, "Blessed," he said, "Blessed." Blessed are those that have not seen, but yet believe. Are you getting it? Just like Peter. Und, auch they have not seen it with the natural eye, but yet believe. Blessed are those that have not seen. Are you getting it? There's nothing to, you know, if you look at Jesus, nothing to admire. Und auch da sagt Jesus, gesegnet sind die, die glauben, ohne gesehen zu haben. Das ist auch wieder ein Sieg hinter. Und wenn wir uns Jesus anschauen, an ihm gab es nichts, was man bewundern könnte. Et Jean 20, Jésus Christ dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et, yeah. Blessings always follow revelation. Der Segen folgt immer der Offenbarung. Et la bénédiction suit toujours la révélation. If you are believing Christ without seeing, you know, in the midst of pain, you are still believing Him. You are full of blessings. Wenn wir Jesus Christus immer noch glauben. In the midst of problem or whatever it is. Inmitten von Problem ist das ein Segen, dass wir unabhängig von dem, was wir glauben, fühlen, immer noch unabhängig von dem, was wir sehen und fühlen, immer noch glauben. Et si tu es capable de croire Jésus-Christ au milieu de tes problèmes, tu es heureux, tu es béni, parce que Jésus-Christ dit que béni ou bien heureux ceux qui croient sans avoir vu, voir. Oui. Praise the Lord. Amen. Please let us believe the finished work of Christ. Lass uns bitte an das fertige Werk von Jesus Christus glauben. Man doit croire à l'œuvre accomplie de Jésus Christ. Amen. Amen. And that's how we walk by revelation. So wandeln wir durch Offenbarung. Et c'est comme ça comment on marche par les révélations. Amen. Amen. You believe and you act on what you believe. Und handeln nach dem, was wir glauben. Tu crois et puis tu agis par ce que tu crois. Walk By believing the finished work of Christ. Wir wandeln, indem wir an das fertige Werk von Jesus Christus glauben. Tu marches en croyant l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. You believe you have victory in the midst of problems. Wir glauben, dass wir Sieg haben inmitten von Problemen. Tu crois que tu as la victoire au milieu des problèmes. Don't allow any problem to make you doubt him. Lass nicht zu, dass irgendein that Problem you have not finished the job. Dafür sorgt, dass du ihn anzweifelst. Et ne laisse pas que aucun problème te cause ou bien cause des doutes en toi qu'il peut pas accomplir son œuvre. That John 16 verse 33. We have read it. Amen. Das ist Johannes 16:33, dass er die Welt überwunden hat. Et puis on peut voir dans Jean 16 verset 33 qu'il a déjà tout accompli. Yes, sir, you already have Christ. He is your victory. Où er sagt, du hast Christus schon, er ist dein Erfolg und er hat schon überwunden. Et là il nous dit que tu as déjà Jésus-Christ et c'est lui qui est ta victoire. I'm not preaching work by Moses. Ich predige nicht, wandle durch Mose, sondern wandle durch Christus. Ich ne prêche pas que tu dois marcher par Moïse, mais je dis que marche par Jésus-Christ. Allow to walk by Moses. Viele wandeln durch Mose. Beaucoup marchent par Moïse. Walking by Moses is not revelation. Durch Mose those under law never, there's nothing like revelation. If you're under law. Durch Mose zu wandeln bringt keine Offenbarung. Wenn wir im Gesetz sind, empfangen wir keine Offenbarung. Si tu marches sous la loi, c'est impossible d'avoir de la révélation parce que tu es sous Moïse et pas sous Jésus-Christ. Because revelation is the Holy Ghost revealing Christ to you and not revealing the flesh to you. Offenbarung bedeutet, dass der Heilige Geist die Christus offenbart und nicht dein Fleisch. Amen. Et la révélation signifie que le Saint-Esprit te révèle Jésus-Christ et pas la chair. Quickly go to Romans 8:1-2. Römer 8, 1 and see the difference between Moses 2. And Christ. Moses' laws and Christ's laws. Amen. 1 and 2. Damit wir den Unterschied Romans sehen 8. Zwischen dem Gesetz von Mose und Christus. On va lire Romains 8, versets 1 à 2 pour voir la différence entre la loi de Moïse et la loi du Christ. Amen. Amen. So there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Amen. The laws of Moses, they are the laws of sin and death. Die Gesetze von Mose, die Gesetze von Sünde und Tod. Et la loi de Moïse sont les lois de Moïse sont les lois de la mort et du péché. The laws of Christ is the law of spirit and life. Die Gesetze von Christus sind die Gesetze von Leben und Geist. Danke. Mais les lois de Jésus-Christ sont les lois de l'esprit et de la vie. Amen. Amen. We are in the period of the Holy Spirit. Wir sind in der Zeit des Heiligen Geistes. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. And we don't walk by what man calls vision. Wir wandeln nicht durch das, was Menschen Visionen nennen. Et on ne marche pas par ce que l'homme appelle la vision. We don't walk by what man calls prophecy. Oder was Menschen Prophezeiung nennen. Ou bien ce que l'homme appelle la prophétie. Or what man calls dreams. Oder was Menschen Träume nennen. Ce que l'homme appelle, we walk by revelation. Wir wandeln durch Offenbarung. On marche par les révélations. Amen. Amen. We walk by believing Christ. Indem wir Christus glauben. En croyant Jésus-Christ. Vision, prophecy and dreams are of the flesh. Offenbarung, Vision und Prophezeiung. No, it's not Offenbarung. Achso, Vision. Träume, Visionen. Prophecy and dreams, they are of the flesh. Sind vom Fleisch. Des visions, des rêves et de prophéties sont de la chair. Revelation is of the spirit. Offenbarung ist vom Geist. Mais la révélation est de l'esprit. Are you getting it? Vision, prophecy and dreams are about you. But revelation is about Christ Jesus. Amen. Aber Träume, Visionen und Prophezeiung, da geht es um dich. Aber in der Offenbarung geht es um Jesus Christus. Dans la vision et les rêves, il s'agit seulement de toi-même. Même dans la prophétie, il s'agit toujours de toi. Mais dans la révélation, il s'agit de Jésus Christ. Amen. Amen. John 16 said, the Holy Spirit will reveal Christ to us. Johannes, I hope you know where it is. 16 steht, dass der Heilige Geist Jesus Christus there, uns offenbart. John 16. Et Jean 16 dit que le Saint-Esprit va nous révéler Jésus Christ. John 16. Amen. From 13. Johannes 16, from 13. John 16, verse 13. It says, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Hmm. All truth. Christ said he is the way, the truth, and the life. Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. Said the Holy Ghost will reveal Christ to you. Der Heilige Geist wird uns Christus offenbaren. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ et que le Saint-Esprit va nous révéler Jésus-Christ. Amen. Amen. Then Jesus, he said it also again. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Verse 14. 14. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Still same, the same thing. He will reveal the truth, all the truth to us. Not some. Il va nous révéler toute la vérité, pas seulement certaines vérités. Amen. Amen. Revelation is the Holy Spirit revealing Christ to us. Offenbarung ist, wenn der Heilige Geist uns Christus offenbart. Une révélation est que si le Saint-Esprit nous révèle Jésus. And not revealing vision. Nicht Vision. Amen. Et pas que le Saint-Esprit nous révèle des visions. Amen. Or prophecy or dreams. Oder Prophezeiung oder Träume. Ou des prophéties ou des rêves. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you remember John 17:3. Wenn ihr euch an Johannes 17:3 erinnert. Si on se rappelle à Jean 17. Where Jesus said, salvation is knowing the only true God and Christ Jesus. Wo er sagt, Offenbarung ist den einzig wahrhaftigen Gott Jesus Christus erkennen. Amen. Dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ nous dit que la vie éternelle est de connaître le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. That is revelation. Das ist Offenbarung. C'est ça la révélation. Amen. Amen. Amen. It is not about having a house, a car, or it's money, a or house. Children. Amen. Or I'm not sick, or I'm going to be healed. Oder Gesundheit oder sonstiges zu haben. Or having money. Oder Geld zu haben. But knowing Christ. Sondern Christus zu kennen. Et il s'agit pas d'avoir une maison, les enfants, la richesse en général, mais de connaître Jésus-Christ, parce que c'est ça la vraie révélation. We are born into the world of revelation. Wir sind geboren in die Welt von Offenbarung. Nous sommes nés au monde du de la révélation. Amen. And that's why faith is believing and acting on what you cannot see. Hebrew 11, verse 1. Glauben ist an das Handeln, nach dem Handeln, was wir nicht sehen können. Et c'est ça pourquoi la foi est que tu agis malgré que tu ne peux pas voir ce que tu crois. Praise the Lord. Alleluia. Faith and revelation are one. Glaube und Offenbarung sind eins. La foi et la révélation sont un. They are both believing and acting on what you cannot see. Das ist Handeln und Handeln nach dem, was du nicht sehen kannst. Dans la foi, tu agis bien que tu ne peux pas voir. Walk by revelation. Wandle durch Offenbarung. Marche par la révélation. Stop seeing the flesh. Hör auf, das Fleisch zu sehen. Arrête de voir la chair. Stop seeing how people see things. Hör auf, Dinge so zu sehen, wie die Menschen die Dinge arrête sehen. Arrête de voir les choses, comment les gens les voient. Or see what they, you know, just see what they think. Oder das sehen, was sie denken könnten. Ou que tu penses, ou bien que tu vois ce que les gens peuvent never penser. Consider how they see things. Niemals erachten, wie sie Dinge sehen könnten. Et ne considère jamais comment les gens peuvent voir des choses. Amen. Amen. Let your decision be always be Christ alone. Lass dass deine Entscheidung immer wieder Christus ist. Laisse que ta décision soit toujours Jésus-Christ lui-même. Don't be ashamed of him. Amen. Schäme dich nicht für ihn. N'aie pas honte de lui. Luke 9:26, please. Quickly go there. Luke 9. Praise the Lord. Luke 9:26. Amen. Amen. Luke 9. Luke 9:26. He said, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Praise the Lord. Amen. Amen. Don't be ashamed of him. N'aie pas honte de Jésus-Christ. Jesus said, whosoever is ashamed of me, I will be ashamed of him. Jesus sagt, wer sich für mich schämt, für den werde ich mich auch schämen. Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Romans 1:16. Römer 1:16. Romans 1:16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't be ashamed to tell people you don't even know what you are going to become in future. Schäme dich nicht, Leute, zu sagen, dass du nicht weißt, was du später wirst. N'aie pas honte de dire les gens que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir à l'avenir. Don't be ashamed to tell people you are 40, 50 and you don't still have husband. Dass du 40 oder 50 bist und immer noch nicht verheiratet bist. N'aie pas honte de dire que tu as 40 ou 50 ans, mais tu n'es pas marié. Look at it. Don't be ashamed of Jesus. Schäme dich nicht für Jesus. Amen. N'aie pas honte de Jésus-Christ. Don't be ashamed to tell people that you have been 10 years, 20 years in just one class. Schäme dich, Leute, dass du 10 Jahre in einem Studiengang bist oder in einer Klasse bist oder sonst was. Are you getting it? N'aie pas honte de dire les gens que tu as fait 10 ans dans la même position à l'école ou bien à l'université. If you are ashamed of that, you are ashamed of Jesus. Wenn du dich dafür schämst, schämst du dich für Jesus. Si tu as honte de ça, là, tu as honte de Jésus-Christ. Don't be ashamed of everything. When you choose Christ. Schäme dich nicht für dein Leben, wenn dein Leben Jesus ist. Yeah, are you getting it? N'aie pas honte de quelque chose si tu choisis Jésus Christ. Romans 1:16. It's okay. Romans 16 is okay. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Praise the Lord. Amen. To everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Amen. I am not ashamed of whatever situation, position, or anything I am. Amen. Amen. Amen. Whatever, how even the ministry is, I'm not ashamed of anything. Amen. Egal wie die Gemeinde aussieht, egal wie alles andere aussieht, ich schäme mich nicht. For choosing Christ. Amen. Weil ich mich für Christus entschieden habe. Mais je n'aurais pas honte parce que je sais que j'ai choisi Jésus-Christ, n'importe comment les choses sont, naturellement. Praise the Lord. Your situation is not who you are. Deine Situation ist nicht deine Identität. Tu n'es pas ta situation. Christ is your identity. Christus ist deine Identität. C'est le Christ qui est ton identité. Amen. Amen. Christ should be who you are. Are you getting it? Christus ist das, was du bist. C'est le Christ que tu es. In whatever situation you are, in choosing Christ. In whatever situation you are in for choosing Christ. Are you getting it? If you are ashamed of that situation, you are ashamed of Christ Jesus. That's what he said. Wenn du dich für die Situation schämst, in der du bist, weil du dich für Jesus Christus entschieden hast, dann schämst du dich für Jesus Christus. Ich sitze hier an für... Pour tu as honte à cause de la situation dans laquelle tu te trouves, ça veut dire que tu as honte de Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. Again, Mark 8. You know, the same, Luke 9:26. Mark 8:38. He said, whosoever is ashamed of me, I will be ashamed of him. You know, sometimes we don't even know how we are ashamed of him. Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir uns für Jesus schämen. Et parfois, on ne sait même pas comment on a honte de Jésus Christ. Amen. Amen. If you are ashamed to tell people, you know, if you see the people you finished the school together, and you know that they are already married, they have children, you know, they can count their blessing, their Satan one by one, name them. Amen. They can count them. Amen. They can count the flesh. But you only have Christ Jesus. That is greater than everything on earth. Amen. Are you getting it? If you are ashamed of your situation and say, I don't, you are hiding from them, you are ashamed of Jesus. Amen. You should be proud of him. Amen. You should be proud of choosing him. Du musst I come out and say, Hello, my sister. Hello, my friend. Hello, somebody. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. How are you? Mm-hmm. You still know? She's going to ask you, what are you doing now? Mm-hmm. Then reveal Christ to him or her. You understand me? Allow her to know that it's all about Jesus. Amen. Amen. It is self. Is it that he come to Christ or is evidence against him or her? Mm-hmm. Don't hide. Don't keep him. You know, don't dodge. Don't pretend you did not see him or her. Mm-hmm. Come out. Don't be ashamed of Jesus. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Wenn du auf alte Schulkameraden oder Freunde triffst, die jetzt viele Dinge in der Welt erreicht haben und die ihren vermeintlichen Segen, ihren teuflischen Segen zählen können, wenn du dich vor diesen Leuten versteckst, weil du nicht über deine Situation, deine finanzielle Situation, deine Bildungssituation oder deine Arbeitssituation oder deine Familiensituation reden möchtest und dich dafür schämst, obwohl die Situationen so sind, weil du dich ja für Jesus Christus entschieden hast, dann schämst du dich für Jesus Christus. Deswegen dürfen wir uns nicht schämen, wenn wir diese Leute sehen, sondern wir sollten diesen Menschen in Christus stolz gegenübertreten und ihnen sagen, dass Jesus sie liebt und dass man sich selbst für Jesus entschieden hat und dass man diesen Leuten diese Entscheidung auch ans Herz legt, sich auch für Jesus zu entscheiden. Und damit schämst du dich nicht für Jesus, damit bist du stolz darauf, Jesus gewählt zu haben. Et si tu te caches devant tes anciens amis ou bien tes camarades de classe parce que tu as honte de dire que tu as honte qu'ils voient dans quelle situation tu te trouves, c'est là où tu as honte de Jésus-Christ parce que toi tu vois comment eux ils ont fini avec leurs études, comment ils ont maintenant un mariage, des enfants, mais toi tu dois être fier de Jésus-Christ. Puis même si toi tu n'as rien naturellement, tu dois leur montrer que tu as tout à travers de Jésus-Christ. Tu dois leur révéler même Jésus-Christ et pas te cacher pour ne pas avoir une conversation avec eux. Praise the Lord. The Bible called this world evil world. Die Bibel nennt diese Welt bösartig. Et la Bible dit que ce monde est mauvais. If you are of this world, you will be ashamed of your situation. Wenn du von dieser Welt bist, wirst du dich für deine Situation schämen. Et si tu es de ce monde, tu auras honte de ta situation. Amen. Amen. If you are of this world and you know you compare yourself to them, you should be ashamed. But since you are not of their world, are you getting it? Praise the Lord. Amen. There should be no shame whatsoever because you are not in their world. Amen. You are of another world. Wenn du zu ihrer Welt gehörst, dann solltest du dich was schämen, dass du nicht da und hier bist. Aber wenn du nicht zu ihrer Welt gehörst, und das ist der Fall, dann hast du nichts, worüber du dich schämen kannst. Si tu appartiens à ce monde, c'est là où tu dois avoir honte parce que tu n'avances pas. Mais si tu sais que tu appartiens au royaume de Christ, il n'y a pas une raison d'avoir honte parce que tu sais que ce monde est mauvais et puis que ça ne sert à rien d'avoir du succès de ce monde. Praise the Lord. Amen. You know, if you are of this evil world, you will be ashamed. You know, at your age, you don't have boyfriend. At your age, you don't have children. At your age, you have how many years have you spent in the school? You at your age, you don't have what they have. Are you getting it? Well, we thank the Lord that you are not of this evil world. Amen. Amen. Amen. You belong to another world, Amen. And that should be. You know, you should rejoice. Ja, du sollst dich freuen, dass du nicht Are you getting zu dieser bösartigen Welt gehörst und nicht ihren Maßstab entsprichst, weil du jetzt nicht nach ihrem Maßstab immer noch nicht verheiratet bist oder immer noch keine Kinder hast oder immer noch nicht dein Studium abgeschlossen hast, immer noch keine Karriere gemacht hast. Gott sei Dank, weil du gehörst nicht zu dieser bösartigen Welt und du strebst auch nicht danach, ein Teil davon zu sein. Et tu dois vraiment être reconnaissant à Jésus-Christ que tu n'appartiens pas à ce monde, que tu n'as pas un petit copain ou bien des enfants, un mari, et que tu n'as pas encore fini avec tes études. Parce que toi, tu appartiens au royaume de Dieu, c'est pourquoi tu dois être reconnaissant. Praise the Lord. Amen. If you are the evil world, amen, you will be like them, jumping from one bed to another. Choosing one boyfriend after the other. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You sleeping with men from one to another. Mm-hmm. Amen. from one corner to the other. You will be like that. You know, having children without you, having children with a husband. Mm-hmm. Or having children and have, you know, everything must even sound good. But the Bible called their word evil word. Amen. Amen. And we thank the Lord that we have been delivered from there. Amen. Und wenn du halt zu ihrer Welt gehörst, dann wirst du natürlich auch die gleichen Sachen so, tun wie sie. Du wirst auch von Beziehung zu Beziehung springen oder von Bett zu Bett springen. Und selbst wenn nicht, wenn du dann dein Haus gebaut hast und deine kleine Familie hast, ist es dennoch gottlos, weil es nicht im Willen von Christus ist. Und das willst du nicht. Du willst nicht irgendwo sein, wo Christus nicht ist. Et tu dois remercier Dieu parce que tu n'appartiens pas dans à ce monde. Parce que ici, c'est normal que tu changes de partenaire comme tu veux. Tu dors avec chaque personne que tu veux. Ou bien même si tout va bien naturellement, tu as une maison qui est stable, qui est acceptée pour le monde. C'est seulement mauvais parce que ce n'est pas accepté devant Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Don't be ashamed that Christ has delivered you from the satanic system. Schäme dich nicht dafür, dass der Herr dich aus dem satanischen System rauserlöst hat. N'aie pas honte que Jésus-Christ a délivré de ce système diabolique. Amen. They don't see you normal. Für die bist du nicht normal. Pour eux, tu n'es pas normal. It is true you are not normal. C'est vrai que tu n'es pas normal. Amen. Because you are never like that. Denn du bist niemals and you will never be like that. Du wirst auch niemals so wie sie sein. Amen. Parce que tu es jamais comme eux et puis tu seras jamais comme eux. Because you no longer belong to their evil world. Denn du gehörst nicht mehr zu ihrer boshaftigen Welt. Parce que tu n'appartiens plus au monde mauvais. And don't be ashamed of not living the life of Satan. Schäme dich nicht dafür, nicht das Leben von einem Satan zu leben. N'aie pas honte que tu ne vis pas la vie de Jésus-Christ. Don't be ashamed of not having I reject it. What did I say? I reject in Jesus' name. Oh, Satan, get behind me. N'aie pas honte que tu ne vis pas la vie du diable. Praise the Lord. Alleluia. Don't be ashamed of not having what Satan wants you to have. Schäme dich nicht dafür, dass du eben nicht das hast, was der Satan für dein Leben bestimmt hat. Et n'aie pas honte que tu détestes ce que le diable a planifié pour ta vie. Amen. Satan has a husband for you. Weil der Satan hat auch einen Ehemann für dich. Le diable a aussi un mari pour toi. Don't be ashamed of rejecting that husband. Amen. Schäme dich nicht dafür, dass du diesen Ehemann verweigert hast. N'aie pas honte que tu as rejeté cette Marie. Auch eine Frau. Comme ça aussi, comme la femme. So also our children. Auch Kinder. Et les enfants. Amen. So also our jobs. Auch you know, jobs. So there are lots of things Satan have his own. Die der Satan that he has for you. Et le diable a beaucoup de choses pour toi, comme aussi un travail, par exemple. Don't be ashamed of not having them. Schäme dich nicht dafür, dass du das eben nicht hast. N'aie pas honte que tu les as rejetés. Be proud that you are able to choose Jesus. Sei stolz darauf, dass du Jesus gewählt hast. Sois fier que tu es capable à choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. Be proud that you are able to choose your father. Sei stolz darauf, dass du in der Lage bist, deinen Vater zu wählen. Praise the Lord. The time has gone. We'll continue from here on Sunday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Am Sonntag geht's weiter. Praise the Lord. Amen.